5. Antworten Sie bitte. Wie ist Ihre Adresse? Entschuldigung, wie bitte? Die Telefonnummer. Wie ist Ihre Telefonnummer? Können Sie das bitte wiederholen?